wenn wir abends zusammen sind, Fuß um Fuß geschlungen und wir uns unseren Tag berichten, ob blöd oder gelungen. Ich lasse alles hinter mir, die Sorgen und die Ängste. Ich teil mit dir das Glück der Welt, du bist für mich das Beste. Ich lass für dich das Licht an, auch wenn's mir zu hell ist. Ich hör mit dir Lieder, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Geh für dich zum Penny, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, auch wenn's mir zu hell ist. Ich schau mit dir Filme, die ich nicht mag. Ich fahr mit dir die steilsten Trails ab. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich würde meine Lieblingsschuhe sofort für dich verbrennen. Und wenn es für dich wichtig ist, bis nach Shanghai trampen. Du nimmst mich ganz fest in den Arm. Wir drehen uns im Kreise. Ich sehe nur dich im Tunnelblick und die Welt wird langsam leise. Ich lass für dich das Licht an, auch wenn's mir zu hell ist. Ich höre mit dir Lieder, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Geh für dich zum Penny, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, auch wenn's mir zu hell ist. Ich schau mit dir Filme, die ich nicht mag. Ich fahre mit dir die steilsten Trails ab. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich lass für dich das Licht an, auch wenn's mir zu hell ist. Ich höre mit dir Lieder, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Geh für dich zum Penny, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, auch wenn's mir zu hell ist. Ich schau mit dir Filme, die ich nicht mag. Ich fahre mit dir die steilsten Trails ab. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Wenn wir abends zusammen sind, Fuß um Fuß geschlungen, dann gibt's nichts, was passieren kann. Dann ist der Tag gelungen.